Es ist unheimlich still. Ich sitz alleine hier, ein Häftling der Wohnungstür, weil ich nicht fragen mag, ob Sonntagnachmittag mich jemand treffen will. Bleibt alles still. Grau, draußen dämmert es grau. Seh einen Krähenschwarm, reib mir die Hände warm, kann lang vorm Spiegel stehen, mir in die Augen sehen, und sie sind ganz genau so herbstkalt und grau. Jeder beteuert mir, dass auch ich wertvoll wär, doch wo wird denn sowas mal konkret und erfahrbar? Niemand hat je gesagt, ich hab dich gern. Rede mir selbst oft ein, so ein Lob muss nicht sein. Und doch wünsch ich mir wie ein Kind gerade das. Zeit. Sitz hier und grüble nur, schau auf die Küchenuhr, hör wie mein Herzschlag pumpt, hör wenn der Kühlschrank summt, hab für die Einsamkeit stundenlang Zeit. Gehen, ich werde einfach mal gehen, will kein Problemfall sein. Ich doch nur zur Last, bleib auf der Treppe stehen, nein, ich werde nicht gehen. Ob es mal jemand wagt und mir die Wahrheit sagt, warum ich in seinen Kreis als Freund nicht so passe. Sonntagnachmittag mich jemand treffen will, bleibt alles still.